Sie sind auf dem Bahnhof und hören folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Der D-Zug 115 aus Berlin Richtung Bonn-Düsseldorf hat voraussichtlich 50 Minuten Verspätung. Der Zug fährt auf Gleis 3 ein und hat 30 Minuten Aufenthalt. Der ICE aus Paris hat Einfahrt auf Gleis 5. Ankunft nach Fahrplan um 15.45 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal.